الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبقشفستم الإسلام إن شاء الله تعالى ما هم في ويتا بإذن الله عز وجل تايل تسوين من بتسوق auf unsere عقيدة was von der عقيدة الواسط هي von Sheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله erwähnt worden ist und wir hatten letztes Mal über أهل السنة والجماعة gesprochen. Heute إن شاء الله تعالى gehen wir darüber ein. Was ist der I'tiqad, also Al-Aqida von Ahl-Sunnah wal-Jama'a? So, Al-Aqida von Ahl-Sunnah wal-Jama'a, die Aqida von Ahl-Sunnah wal-Jama'a baut auf sechs Säulen. Es ist der Iman an Allah, tabaraka ta'ala. Yani, wenn wir sagen, der Iman, das heißt immer die feste Überzeugung an die Sache, an den Iman, an Allah, tabaraka ta'ala, an die Malaika, an die offenbarten Bücher, der Iman an die Propheten und Gesandten, der Iman an das Qadr, yani das vorherbestimmte Gute und Schlechte von Allah Ta'ala, wo es keinen Zweifel gibt. Was bedeutet Al-Iman an Allah Ta'ala? Der Iman an Allah Ta'ala ist auch der Tawhid. Die Einzigkeit Allahs Ta'ala in Bezug auf seine Rububiyya, in seine Herrschaft, yani mit anderen Worten in Bezug auf seinen Taten. Dass er subhanahu wa ta'ala der Schöpfer, der Herrscher, der Lenker ist von allem, der leben und sterben lässt. Er ist einzig und alleine in diesen Sachen, er hat keinen Teilhab. Und der Iman an seine Uluhiyya, das heißt, dass wir Allah tabaraka wa ta'ala einzig und alleine anbeten, mit Aufrichtigkeit. Dass wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir nach Wissen streben und so weiter, egal was wir machen, wenn wir spenden, wenn wir Koran lesen, wenn wir Hajj machen und so weiter, dass wir das einzig und alleine an Allah tabaraka ta'ala machen. Möge Allah tabaraka ta'ala uns diesen Ikhlas, diese Aufrichtigkeit von ihm schenken, subhanahu wa ta'ala. Weil wallahi, kein Tat wird bei Allah tabaraka ta'ala akzeptiert, außer mit Ikhlas. Allah sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Es wurde ihnen nichts anderes geboten, außer Allah einzig und alleine aufrichtig in der Religion zu dienen. Und alayhi salatu wassalam sagte, O ihr Menschen, verrichtet aufrichtige Taten, denn Allah tabaraka ta'ala akzeptiert nur die aufrichtigen Taten. Na'am. Das ist die Uluhiyya. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, der erste Schritt des Dieners ist, dass er zum Tawhid al-Rububiyya kommt. Das bedeutet, er denkt über die Schöpfung Allahs tabaraka ta'ala nach. Er sagt, schau diesen Himmel und diese Erde und diese Sterne und diese Bäume und uns an. Da muss es einen Schöpfer geben. Und wenn er das verinnerlicht hat und darauf gekommen ist, dass Allah tabaraka ta'ala der einzige Gott ist, Azza wa Jal, der uns erschaffen hat und der uns ins Leben gebracht hat und der uns sterben lässt und so weiter, und diesen Glauben fest im Herzen hat, dann kommt die zweite Stufe und das ist Tawhid al-Uluhiyya. Dass er diesen Schöpfer anbetet. Dass er sucht nach der Wahrheit, die dieser Schöpfer von uns will, subhanahu wa ta'ala. Und dann wird er inshallah ta'ala auf den Islam treffen und dann wird er Allah tabaraka ta'ala so dienen, wie Allah tabaraka ta'ala es will, dass man ihn dient. Denn, liebe Geschwister, es kommt nicht darauf an, wie du Allah dienst, sondern du solltest ein Diener sein und deine Stellung kennen und Allah so dienen, wie er subhanahu wa ta'ala es will. Denn er hat dich und mich erschaffen, subhanallah, und er hat uns befohlen, dass wir ihn einzig und alleine, tabaraka ta'ala, anbeten. Ajib, ajib, wallahi, verwunderlich, aber für Allah, tabaraka wa ta'ala, leicht. Er hat uns Verstand, Ohren, Herzen, Augen gegeben. Brüder, denk mal nach, vor 100 Jahren gab es uns nicht. Wir kannten, es gab nicht deinen Namen und meinen Namen. Heute leben wir. Und morgen sterben wir und leben im Barzach. Und dann werden wir auferstehen. Allah Azza wa Jalla ist unser Schöpfer und er hat es auch verdient, dass man ihn einzig und alleine anbetet. Und er hat es befohlen, dass man ihn subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet. In einem Hadith al-Qudsi sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass Allah tabarak wa ta'ala sagt, Yabna Adam, O Sohn Adams, ich erschuf alles für dich und dich für mich, so spiele nicht. Allah erschafft alles, die Himmel und die Erden und das, was dazwischen ist, was du brauchst, an Trinken, an Luft, und er erschuf dich und gab dir schöne Augen und schönes Gesicht und schöne Ohren und schönes Gestalt. Allah hat uns auf die beste Art erschaffen. Allah sagt, wir haben den Menschen auf die beste Art erschaffen. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ التَّقْوِيم, يعني wir haben ihn auf die beste Art und Weise erschaffen. Du bist ein schönes Geschöpf vor Allah. Und du bist ein geehrtes Geschöpf, wenn du Allah tabaraka ta'ala so dienst, wie Allah tabaraka ta'ala es dir befohlen hat. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, wir haben wahrlich die Nachkommenschaft Adams geehrt. So, erniedrige dich nicht selbst und sei nicht tiefer und unter des Tieres. Und noch weiter ihre geleitet als das Tier, indem du nicht das tust, was dir befohlen ist. Weil das Tier tut, wozu es erschaffen worden ist. Es lebt, es isst, es trinkt, es dient Allah auf eine Weise, die wir nicht kennen. Es macht seine Sache, es pflanzt sich fort. Na, was machst du? Du machst nicht das, was Allah ta'ala dir befohlen hat. Deswegen bist du noch schlimmer als das Tier und weiter. Also derjenige, der Allah ta'ala nicht anbetet, der Kafir. Und umso gottesfürchtiger du bist, umso mehr du den Tawhid verinnerlichst und umsetzt und vervollständigst, und bist du bei Allah ta'ala geehrter. Denn, liebe Geschwister, bei uns gibt es keinen Unterschied, ob du Araber, Bosnier, Afghane, Türke bist. Wallahi, das ist bei uns nichts wert. Nur als Erwähnung, dass wir uns kennenlernen. Was wert ist, ist, dass wir Muslime sind, dass Allah uns zu Muslimen gemacht hat und uns zu Geschwistern gemacht hat. Unsere Flagge ist La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, die einzige geehrteste Flagge bei Allah ta'ala. Und das einzige und ehrenvollste und das, worauf wir stolz sein dürfen und sein können, weil Allah sich uns erbarmt hat, ist, dass wir Muslime sein dürfen und dass wir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah im Herzen haben und es verinnerlichen und verwirklichen dürfen, indem wir es in die Taten umsetzen. Das ist die größte Ehre. Allah tabaraka ta'ala sagt, innama al-mu'minuna ikhwa, wahrlich, die Gläubigen sind Geschwister. Allah hat nicht gesagt, der von da und da kommt. Nein, er sagt, der Iman hat sie verbunden. Und die Brüderlichkeit im Iman und die Geschwisterlichkeit im Iman ist höher als die Geschwisterlichkeit nicht im Iman. Subhanallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahrlich, die geehrtesten von euch bei Allah sind die, die am meisten die meisten Taqwa besitzen. Was heißt das? Die viel mehr umsetzen. At-Taqwa ist, dass du das praktizierst, was Allah tabaraka ta'ala dir geboten hast, und aus Angst und Furcht verbleibst von dem, was Allah dir verboten hat. Und umso mehr du die Pflichten und Freiwilliges tust, umso geehrter bist du bei Allah. Subhanallah. Liebe Geschwister, der Iman. Wir haben gesagt, der Iman an Allah ta'ala bedeutet der Tawhid. Und der Tawhid ist die Einzigkeit Allahs ta'ala in seiner Rububiyya, in seiner Uluhiyya und in seinen Asma und Sifat. Und Asma und Sifat sind seine Namen und Eigenschaften. Allah hat vollkommene und schöne, wunderschöne, beste Eigenschaften. Und darauf würden wir inshallah ta'ala später eher eingehen. Und diese drei Eigenschaften, oder beziehungsweise diese drei Kategorien, der Iman Allah ta'ala, yani Ar-Rububiyya, Al-Uluhiyya und Al-Asma und Sifat, dass du das einzig und alleine Allah ta'ala zuschreibst. Auch einige der Ulama haben gesagt, der Tawhid ist das, was Allah Azza wa Jal betrifft, speziell für Allah ist, dass du Allah tabaraka ta'ala ihm sein Recht gibst und es ihm einzig und alleine zuschreibst. Yani, Allah ist der Schöpfer der Himmel und Erden, es gibt keinen anderen Schöpfer. Denn derjenige, der sagt, es gibt nur einen Schöpfer, der hat Schirk bi Allah Azza wa Jal, ja, er ist Muschrik, und wenn er so stirbt, wird er nicht aus dem Höllenfeuer kommen. Nein. Genauso, dass du nur Allah tabaraka ta'ala einzig und alleine anbetest, nur Sujud für Allah machst und für Allah und nur Ruku' für Allah. Und nur Bittgebete zu Allah, für Allah, tabaraka ta'ala, beziehungsweise zu Allah, damit Allah, tabaraka ta'ala, dir gibt, was du ihm bittest. Und so weiter, dass du spendest und dass du Koran liest. Na'am. Zweite ist der Iman an die Malaika. Der Iman an die Malaika, liebe Geschwister, beinhaltet erstmal, zurück auf den Iman zu Allah tabaraka ta'ala kurz fassen. Der Iman an Allah tabaraka ta'ala, haben wir gesagt, beinhaltet erstens, dass du glaubst, dass Allah vorhanden ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich nicht erwähnt. Zweitens, der Iman an seine Rububiyya. Drittens, der Iman an seine Uluhiyya. Und viertens, der Iman an seine Namen und Eigenschaften. Okay? Der Iman an die Malaika beinhaltet, dass du erstmal den Iman, also den festen Glauben ohne Zweifel hast, dass sie vorhanden sind, auch wenn du sie nicht siehst. Und sie sind aus Licht erschaffen. Subhanallah. Und dass du glaubst über das, was uns von ihnen erzählt worden ist, beziehungsweise offenbart worden ist. Denn, liebe Geschwister, in Bezug auf den Iman, so können wir nur über den Iman reden, und das ist sehr, sehr wichtig, nur über das, was uns offenbart worden ist und authentisch überliefert worden ist. Der Iman und die Malaika beinhaltet der Iman daran, dass sie vorhanden sind. Und der Iman in Bezug auf ihre Namen, die uns bekannt sind, wie zum Beispiel Jibril, der Ehrenfurcht, der Engel bei Allah, zum Beispiel Mikael, zum Beispiel Malak al-Maut, der Todesengel. Und hier will ich inshallah ta'ala einen Hinweis geben. Manche sagen Azrael. Erstmal, das ist nicht authentisch überliefert, und da bleiben wir stehen. Und sagen nur das, was Allah und sein Gesandter uns befohlen hat, beziehungsweise uns deutlich gezeigt hat, nämlich Malak al-Maut, der Todesengel. Und auch beinhaltet der Iman und die Malaika das in Bezug auf ihre Eigenschaften. Was uns bekannt worden ist. Wie Al-Malak al-Maut, Allah Ta'ala hat den Todesengel dazu beauftragt, dass er die Seelen rausnimmt. Allah Ta'ala hat Jibril beauftragt, zum Beispiel, dass er die Offenbarung weitergibt. Und so weiter. In Bezug auf alles, was uns von ihnen bekannt ist, an ihren Namen und ihre Eigenschaften und so weiter. Und auch der, wir haben gesagt, in Bezug auf ihre Taten und auch ihre Aufgaben. Und auch zum Beispiel von den Engeln gibt es Malik. Malik, der ist beauftragt, in Bezug sich um die Hölle zu kümmern. Subhanallah. Und Munkar und Nakir, die im Grab kommen und dir die drei Fragen stellen. Man Rabbuk wa ma dinuk. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion und wer ist dein Gesandter? Und wir sollten uns auf diese Fragen vorbereiten, denn sie sind so wie die Fitna des Dajjal. Ähnlich. Nein. Oder nein. Dann der Iman in Bezug auf die offenbarten Bücher von Allah Tabaraka Ta'ala. So. Und das beinhaltet, dass wir an sie alle glauben. Und das, was sie beinhalten. Von den Büchern, die wir kennen mit Namen, und die Bücher, die in den Gesandten und Propheten gegeben worden sind, die wir nicht wissen. Na? Und die Bücher in Bezug auf die wir kannten, ist zum Beispiel der Koran. Das ist das letzte offenbarte Buch von Allah, wo wir verpflichtet sind, danach zu handeln. Das Gesetz Allahs. Das einzige Gesetz Allahs, wo er dich befohlen hat, dass du das akzeptierst und dich nur an das wendest. Was er nur von dir annehmen wird. In al-Hukmu illa lillah. Das Urteil gebührt einzig und alleine nur Allah. Taib. Und der Iman an die Namen der Bücher in Bezug auf At-Tawrah, was Musa gegeben wurde, wal-Injil, was Isa gegeben wurde, wal-Zabur, was Dawud gegeben worden ist, wal-Suhuf, was auch Musa und Ibrahim gegeben worden ist, und andere Bücher, die wir nicht kennen. So gibt es eine Regel, die wir jetzt nehmen, inshallah ta'ala. Sie gilt in allen sechs Bereichen des Imams. Wir glauben allgemein, was allgemein uns offenbart worden ist von Allah ta'ala über den Gesandten. Und wir glauben im Detail, was uns im Detail offenbart worden ist. Wie jetzt. Allgemein, Allah ta'ala hat mehrere Bücher offenbart. So glauben wir allgemein, dass Allah ta'ala mehrere Bücher offenbart hat. Und im Detail, in das, was uns im Detail überliefert worden ist, wie zum Beispiel die Namen, wie Jibril, zum Beispiel Affen, wie die, Musa alayhi salatu wassalam, die Tora offenbart worden ist, und wie Isa das Injil offenbart worden ist, das Evangelium und so weiter. Und so. Und wer etwas verleugnet von den Sachen, die klar und deutlich überliefert ist, ist gleich so, als hätte er den kompletten Iman verworfen. Das wird inshallah ta'ala noch deutlicher. Und hier in Bezug auf Al-Quran, so ist er das einzige Buch und das einzige Gesetzbuch, was Allah ta'ala akzeptieren wird und verpflichtet hat, es zu folgen. Und es wird von niemandem aufgehoben, bis zum jüngsten Tag. Na'am. Und der Iman an die Gesandten und Propheten, das beinhaltet, dass die Propheten und Gesandten wahrhaftig waren und wirklich ihre Botschaften, so wie Allah ta'ala es ihnen offenbart hat, es weitergegeben haben. Was ist ein Nabi und was ist ein Rasul? Ein Nabi und ein Rasul. Ein Rasul ist jemand, den Allah ta'ala auserwählt hat von den Männern, schließt aus von den Frauen, denen er eine Offenbarung gegeben hat und ihm befohlen hat, diese Scharia, dieses Gesetz, diese Offenbarung an die Menschen weiterzugeben. Und genauso ist auch ein Prophet dasselbe. Er ist ein Mensch, ein Mann, den Offenbarung eingegeben worden ist und dem es befohlen worden ist, auch das zu verkünden. Manche Ulama haben unterschieden und haben gesagt, yani, der Gesandte ist zu Kuffar gesandt und der Prophet folgte einem anderen Prophet und dem Volk, also wurde zu einem gläubigen Volk schon geschickt. Wie zum Beispiel, wenn einer von Bani Israel gestorben ist von den Propheten, so folgt der Nächste, der unter ihnen richtet. Beispiel, einige Ulama haben das auch gesagt. Und so sagen die Ulama auf diese Regel gebaut, jeder Prophet ist ein Gesandter, von jeder Gesandte ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Nochmal, jeder Gesandter ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Weil Allah ta'ala hat auch in unterschieden, zwischen einem Gesandten und einem Propheten im Koran. Aber wir glauben daran, dass die Propheten und Gesandten unterschiedlich sind. Welche mit denen hat Allah ta'ala gesprochen, wie Adam und Musa, und welche hat Allah ta'ala nicht gesprochen oder hat auch ihnen offenbart, wie uns yani offenbart durch seinen Engel, zum Beispiel Jibrail a.s. Und der Iman an die Gesandten beinhaltet auch den Iman in Bezug auf ihre offenbarten Bücher, wie wir gesagt haben, wie Musa mit der Tora und Isa mit dem Evangelium, und Davud mit Az-Zabur und die Suhuf auch ebenfalls von Ibrahim und Musa und den Koran an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und an die offenbarten Bücher, die wir nicht namentlich kennen. Und dass wir daran fest glauben, dass alle ihre Botschaft verkündet haben und dass sie wahrhaftig waren und keine Lügner. Dann in Bezug auf ihre Namen, im Detail, was wir im Detail kennen und allgemein im Allgemeinen. Yani, wir kennen Namen von Propheten, wie schon erwähnt, Musa, Isa, Ibrahim, Ayyub, Dawud, Suleiman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Ismail, Jakob, Ishaq und so weiter. طيب. Und allgemein, wo Allah sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten geschickt, dient Allah und meidet den Tagut. Yani in jeder Gemeinschaft, überall hin. In jeder Gemeinschaft, sagt Allah, in jeder. Aber wir kennen nicht jeden Namen. Aber wir glauben, dass Allah in jeder Gemeinschaft einen Gesandten geschickt hat. Egal wie viele sie sind, auch wenn wir sie nicht kennen, wir glauben daran. Verstanden? Und wir glauben daran, was sie gesagt haben und offenbart bekommen haben. Und wir halten uns fest an dem Koran und das, was Allah ta'ala uns offenbart hat und befohlen hat, daran festzuhalten. An Offenbarungen. Na'am. Jede Scharia ist, also jedes Gesetz wurde aufgehoben mit dem Gesetz, mit dem der Gesandte Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen worden ist, der Koran. Also es ist kein Erlaubter zu sagen, ich gehe und richte nach Musa sein Gesetz, Tora, oder nach Isa sein Gesetz, das Evangelium oder Zabur oder andere. Allah ta'ala wird das nicht von dir akzeptieren und wenn du so stirbst, wirst du ewig in der Hölle sein. Na'am. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich glaube an Musa und Isa und Muhammad, aber ich glaube zum Beispiel nicht an Dawud, so ist sein Hukum, Allah Ta'ala sagt, wie auch Ibn Rajab und andere Ulama sagen, weil das klar und deutlich vom Koran rausgeht, diejenigen, die unterscheiden zwischen den Gesandten und sagen, wir glauben an einen und den anderen, das sind die Kafiruna Haqqa, das sind die richtigen Kuffar. Wer einen Gesandten verleugnet, ist gleich so, als hätte er alle Gesandten verleugnet. Wer einem ein Teil, eine Säule des Imans leugnet, ist gleich so, als hätte er den ganzen Iman verleugnet. Wer einen Engel verleugnet, ist gleich so, als hätte er alle Engel verleugnet. Tayyib, was ist zum Beispiel mit jemandem, der allgemein weiß, es gibt Engel, es gab Gesandte, er weiß, was Allah Ta'ala berichtet hat im Koran, aber er kennt nicht die, die in der Sunna erwähnt worden sind. Ist sein Iman gültig? Nein, sein Iman bleibt so lange gültig, bis der Beweis zu ihm kommt, der authentische. Und wenn er dann den Beweis ablehnt, obwohl er klar und deutlich ist und er hat es verstanden, so ist er ungläubig. Weil Allah Ta'ala dir verpflichtet hat, an das zu glauben, was dich erreicht hat. Und du bist verpflichtet, nach dem zu streben, was Allah herabgesandt hat. Yani in Bezug auf deine Aqidah und dein Glauben, in Bezug auf das, was der Islam beinhaltet, was du brauchst, um es zu praktizieren, wie Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sagte. Tayyib, man muss alles nach Wissen streben, was man braucht, um seine Religion zu praktizieren. Und begonnen mit der Aqidah und das Gebet und das Fasten und das, was man braucht. Tayyib. Und das, dann kommt, inshallah ta'ala, der Iman, und das ist das Letzte jetzt, was wir machen, der Iman in Bezug auf den letzten Tag. Davon kommen noch zwei Sachen. Der Iman in Bezug auf das, was kommt am letzten Tag, beinhaltet alles, was beginnt nach dem Tod. Der Iman an den jüngsten Tag beginnt mit dem Tod. Was nach dem Tod beginnt. Yani, wenn der Diener stirbt, dann kommen die Malaika, ziehen sein Seele raus, dann gehen sie in Sama, wenn er ein Mu'min ist, dann wird die Tür geöffnet, wenn er ein Kafir ist, wird er runtergeschmissen und so weiter. Und die Fragen im Grab und dass es Strafen und dass es Wonne im Grab gibt und dass man auferstehen wird und dass man vor Allah Ta'ala stehen wird und dass es eine Waage gibt und dass die Taten gewogen werden und dass eine Hölle und ein Paradies gibt und für Ewigkeit und alles, was damit beinhaltet, nach dem Tod. Und das Letzte ist der Iman in Bezug auf Al-Qadr. Al-Qadr, barakallahu fiikum. Was es beinhaltet, ist das, was alles unbedingt eintreten muss. An Gutem und Schlechtem. An Gutem und Schlechtem, was Allah Ta'ala bestimmt hat. Und wir sagen hier, alles, was Allah Ta'ala am Guten und Schlechten bestimmt hat, ist gut. Auch wenn wir sagen schlecht, ja nicht schlecht in Bezug auf das, was wir äußerlich sehen. Aber das Schlechte hat einen Sinn. Warum Tabaraka wa Ta'ala es erschaffen hat, es hat eine Hikma. Denn Allah Tabaraka wa Ta'ala erschafft nichts, außer Allah Tabaraka wa Ta'ala hat es mit einer vollständigen Hikma erschaffen. Und nicht alles, was Schlechtes und vorhanden ist, beziehungsweise sagen wir so, nicht alles, was Allah Tabaraka wa Ta'ala bestimmt hat, was vorhanden ist, bedeutet auch, dass Allah Tabaraka wa Ta'ala damit zufrieden ist. Denn es gibt zwei Arten von Willen. Es gibt einmal den Willen in Bezug auf Al-Kauniyya, das, was sein muss. Da fällt das Gute und Schlechte, da fällt das Geliebte und Gehasste in Bezug auf das, was Allah Tabaraka wa Ta'ala betrifft. Und der Iman, also in Bezug der zweiten Willen, ist der Bezug in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf das, was Allah Ta'ala liebt, in Bezug auf die Schara'a, die Allah Ta'ala uns herabgesandt hat. Yani, ist das, was Allah Ta'ala liebt, dass man den Iman verinnerlicht und handelt nach dem, was Allah Ta'ala herabgesandt hat, nach dem Koran und Sunna. Aber es ist nicht bindend, dass es einfällt. Also es ist nicht bindend, dass es eintritt. Yuridullahu ayyatuba alaikum. Allah will, dass eure Taube annimmt. Bereut jeder? Nein. Nein. Allah liebt den Iman. Glaubt jeder? Allah hasst den Schirk. Und Allah hasst den Schirk und den Kufr. Aber Allah hat den Schirk und den Kufr erschaffen. Bedeutet das, dass jeder den Schirk und den Kufr lässt? Nein. Und so sagen wir nochmal, es gibt den schöpferischen Wille. Das ist das, was eintreffen muss, wie dass die Sonne am Tag aufgeht und am Abend wieder runtergeht. Das ist der schöpferische Wille. Das betrifft alles, was Allah liebt und nicht liebt. Und dann gibt es den gesetzlichen Wille oder den liebenden Wille. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Aber es muss nicht bindend eintreffen. Und das ist das Folgen des Gesandten und alles Gute. Allah liebt den Iman. Allah liebt den Gesandten. Allah liebt die Malaika. Allah liebt die Mu'minin. Allah liebt es, dass man sein Buch verinnerlicht und dass man es folgt in der Sunna des Gesandten Allahs. Aber folgt das jeder? Nein. Allah liebt die Tauba und so weiter. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, über den wir inshallah ta'ala später noch detaillierter reden werden. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Alles, was ich an Richtigen gesagt habe, das kam nur durch die Hilfe Allahs. Und alles, was ich an Falschen gesagt habe, indem meine Zunge sich vielleicht widersprochen hat oder versprochen hat, so ist Allah und sein Gesandter davon fern. Nur ich und der Shaitan sind schuld. Und ich bitte Allah tabarak wa ta'ala um Vergebung. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.